Kundgabe 3795. Empfangen durch Bertha Dudde am Pfingsten, 9.06.1946. Lasset mich Wohnung nehmen im Herzen. Lasset mich Wohnung nehmen in euren Herzen. Lasset mich wirksam werden in euch und also mit aller Kraft in euch sein. Dies ist euer Ziel auf Erden, dass ihr euch so gestaltet, dass mich nichts mehr hindert, bei euch zu weilen, und ihr durch die Vereinigung mit mir zu meinen Kindern werdet auf ewig. Ihr müsset jedoch zuvor alles Unreine aus euren Herzen entfernen, weil ich nicht weilen kann, wo Unrat ist, wo meine Ordnung von Ewigkeit noch nicht hergestellt ist, die meine Geschöpfe umgestoßen haben durch eigenen Willen. Erst wo Ordnung ist, wo mein Gesetz von Ewigkeit beachtet wird, dort kann auch ich selbst sein und euch beglücken, zeitlich und ewig. Mein Gesetz von Ewigkeit aber fordert Liebe, und ohne Liebe dahin wandeln heißt auch in Unordnung leben, die meine Gegenwart ausschließt. Also müsstet ihr euch zur Liebe gestalten, und ihr werdet voll und ganz meinen Willen erfüllen. Und so ihr meine Gebote der Liebe haltet, seid ihr mir wohlgefällig. Ich nahe mich selbst euch. Ich finde gut zugerichtete Wohnung vor in euren Herzen und kann darin Aufenthalt nehmen. Und ständig dürfet ihr nun Umgang pflegen mit mir. Ihr traget nun meinen Geist in euch, euch selbst erkennbar, denn ihr könnet ihn vernehmen stets und ständig. Es gibt nun keine Trennung mehr zwischen dem Geistesfunken, der in euch ruht, und dem Vatergeist von Ewigkeit. Denn ihr traget mich selbst in eurem Herzen. Ihr habt euch durch die Liebe mit mir vereint. Suchet alle dieses Ziel zu erreichen. Lasset mich auf Erden schon Aufenthalt nehmen in euren Herzen. Und ihr werdet selig sein schon auf Erden. Denn was mein Geist euch bietet, sind Schätze für die Ewigkeit, die euch mehr beglücken als irdisches Gut, das ihr dann auch nicht mehr begehret, so ihr mich selbst aufgenommen habt, in eure Herzen. Mein Geist führet euch in alle Wahrheit. Mein Geist gibt euch Erkenntniskraft. Ich selbst lehre euch stets und ständig höchste Weisheiten. Ich gebe euch Speise und Trank und übernehme jede Sorge um euer geistiges und körperliches Wohl. Denn nun bin ich der Herr in meinem Hause. Ich schalte und walte in euch, die ihr mich in freiem Willen aufgenommen habt, in euer Herz, in mein Haus, das ich nie und nimmer verlasse, so ihr es mir einmal zur Wohnung angeboten und wohl vorbereitet habt. Und meine Gegenwart ist nun eure Seligkeit. In meiner Gegenwart fühlet ihr euch wohl geborgen. Ich bin den Verlassenen ein Tröster. Ich bin den Geängsteten Beschützer. Ich bin den meinen Freund und Bruder, wie ich allen meinen Kindern der treusorgendste Vater bin von Ewigkeit. Und ich teile unausgesetzt Gnadengaben aus, Kraft und Licht, wie ich es verheißen habe. Ich bedenke die meinen, weil sie mir das Recht gegeben haben, für sie zu sorgen, weil sie mir ihre Herzen selbst angeboten haben und zum Empfang hergerichtet durch die Liebe. Und so erfüllet sich mein Wort, denn es ist Wahrheit und wird Wahrheit bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.